نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم meine lieben Schwestern. Wir machen weiter mit der Lektion 27, und zwar sind wir in Sura al-Dhariyat ab dem Vers 24. Ist zu dir die Geschichte von den geehrten Gästen Ibrahims a.s. gekommen. Als sie bei ihm eintraten und sagten, Frieden. Er sagte, Friede, fremde Leute. Also, er hat zwar den Friedensgruß erwidert, aber er erkannte sie nicht, sie waren ihm fremd, er hatte sie noch nie gesehen. Es war ihm ein Rätsel, wer diese Menschen wohl sein konnten, was sie in dieser Gegend wohl taten. Aber aus Höflichkeit, schaut mal, wie er reagiert, er schlich sich zu seinen Angehörigen und brachte zum Essen dann ein ansehnliches Kalb her. Ja, und so das Beste, was jemand zum Essen anbieten kann, das brachte er her. Den Umständen entsprechend, in denen sie damals lebten, war das das Vorzüglichste, was man Gästen anbieten kann. Und wir sehen hier, das sind Menschen, die er überhaupt nicht kennt, die er mit denen er in keiner Beziehung steht, von denen er auch nicht weiß, ob er von ihnen etwas zurück erwarten darf. Vielleicht sind die ja nur einmal jetzt in dieser Gegend und kommen dann nie wieder. Das heißt, das ist wirklich eine außerordentliche Gastfreundschaft und das zeigt einen außerordentlichen Hochherzigkeit und Charakter, dass man jemanden gibt, ohne zu fragen, ohne Bedingungen zu stellen, ohne Erwartungen zu haben, sondern einfach nur mit dem Geben, mit dem Anbieten beschäftigt ist. Er setzte es ihnen vor, er sagte, wollt ihr nicht essen? Also sie langten nicht sofort nach dem Essen und benahmen sich auch nicht so, als ob sie nun essen würden. Und er fragte, wollt ihr nicht essen? Er bot es ihnen also noch einmal an. Als sie dann aber nicht aßen, weil das waren nämlich Engel, die da in Menschengestalt zu Ibrahim a.s. gekommen waren, und Engel, wie wir wissen, ernähren sich nicht, die essen nicht, die haben nicht den Bedarf nach Nahrung, und somit aßen sie also nicht. Im Stammessystem in der alten Welt war es aber so, wenn jemand zu dir nach Hause kommt und nicht in deinem Haus ist oder von dir nicht ist, dann ist er dir feindlich gesinnt. Deswegen heißt es jetzt, er, Ibrahim a.s., empfand in sich Furcht vor ihnen. Also er empfand Furcht in sich, zeigte es ihnen aber nicht. Sie merkten es aber trotzdem, sie sagten, fürchte dich nicht. Also wir sind dir nicht feindlich gesinnt, das ist nicht der Grund, warum wir nicht essen. Und sie verkündeten ihm einen kenntnisreichen Jungen. Also wir sind Engel von deinem Herrn und Allah gibt dir die frohe Botschaft, obwohl du und deine Frau schon ein hohes Alter erreicht habt, dass Allah euch einen kenntnisreichen, also rechtschaffenen, wissenbesitzenden Jungen geben wird. Da kam seine Frau in großem Geschrei herbei. Sie schlug sich ins Gesicht und sagte, ich bin doch eine alte, unfruchtbare Frau. Das ist ein Ausdruck von Verwunderung. Vielleicht habt ihr auch schon mal gesehen, in orientalischen Ländern, wenn man sich sehr wundert, dann schlägt man sich vor den Mund, nicht richtig fest, aber als Ausdruck von Verwunderung, von Ungläubigkeit, von etwas überhaupt nicht verstehen können. Ja, das heißt nicht, dass sie den Befehl Allahs in Frage gestellt hat, aber sie war im ersten Moment so verwundert, dass ich bin eine alte, unfruchtbare Frau. Wie kann das sein, dass mir das noch geschenkt wird? Das ist eine erste Verwunderung und hat mit dem Iman-Level überhaupt nichts zu tun. Deswegen sagen sie ja auch, so hat es dein Herr gesagt, gewiss, er ist der Allweise und Allwissende. Ibrahim a.s. merkte, dass das nicht ihr einziges Anliegen war, und deswegen sagt er sagte, was ist nun euer Auftrag, ihr Boten? Sie sagten, wir sind zu einem Volk von Übeltätern gesandt, um über sie Steine aus Lehm niederkommen zu lassen, gekennzeichnet bei deinem Herrn für die Maßlosen. Das war nämlich die Gemeinde von Lut a.s. Lut und seine Familie, außer seiner Frau, sollten errettet werden und auf den Rest der Gemeinschaft, die sich in vielerlei Übel überboten hatten, in vielen Übeln die Grenzen Allahs übertreten hatten, auf sie sollte nun also letztendlich nach all den Warnungen die Strafe herabkommen, und zwar in Form von Steinen aus Lehm, die gekennzeichnet waren, das heißt auf jedem Stein das Zeichen genau dessen, auf den es herabregnen sollte, den es vernichten sollte, Allah möge uns bewahren. Gekennzeichnet bei deinem Herrn für die Maßlosen. Und so ließen wir, wer in ihr gläubig war, vorziehen. Da fanden wir in ihr, in der Gemeinde, aber nur ein einziges Haus von Allah Ergebenen. Überlegt mal, Lut a.s. hat jahrelang Da'wah gemacht und wer ist am Ende auf der Seite des Glaubens. Wer war auf der Seite des Glaubens? Ein einziger Haushalt. Und selbst von diesem, wir wissen, seine Ehefrau blieb auch zurück in der Gemeinde, die bestraft werden sollte. Ja, das kann also manchmal auch im Leben passieren, dass man sich viel Mühe gibt, aber das Ergebnis hier in dieser Welt erstmal trotzdem einfach ausbleibt. Und wir hinterließen in ihr ein Zeichen für diejenigen, die die schmerzhafte Strafe fürchten. Und in Musa ist auch ein Zeichen, als wir ihn zu Pharaon mit einer deutlichen Ermächtigung sandten. Da aber kehrte er sich ab samt seiner Stütze und sagte, also Pharaon kehrte sich ab samt seiner Heerscharen und all dem, weswegen man ja denkt, ich könnte mich abkehren, weil ich habe ja so viele Mittel und Heerscharen und Besitz und all das, worauf er sich und seine Macht stützte, und sagte, ein Zauberer oder ein Besessener. Ja, wir sehen auch, wie die Gesandten durchweg in der ganzen Geschichte immer wieder behandelt wurden und beschuldigt wurden und verleumdet wurden. Da ergriffen wir ihn und seine Heerscharen und warfen sie dann in das große Gewässer, denn er hatte sich Tadel zugezogen. Und auch in den Ard, als wir gegen sie den unheilvollen Wind sandten. Ja, wie ein bestimmter Wind also, wie zum Beispiel jetzt der Herbstwind auch, wenn der einmal kommt, dann ändert er direkt die Farben der Blätter und die ganze Atmosphäre wird anders. Dieser unheilvolle Wind, der hier zu diesem Volk gesandt wurde, der war anders, der hat ihnen Vernichtung gebracht. Also Allah kann ein Volk mit Wind vernichten. Schaut mal Allahs Größe und der Gehorsam der Schöpfung gegenüber Allah, dass sie genau das tun für ihn, was er, Allah, von ihnen verlangt. Nichts von all dem, worüber er kam, ließ er zurück, ohne es wie Zerfallenes werden zu lassen. Also dieser Wind war so, wohin er kam, war alles wie Zerfallenes. Und auch in den Thamud, als zu ihnen gesagt wurde, genießt für eine gewisse Zeit, sie lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf, da ergriff sie der Donnerschlag, während sie hinschauten. So konnten sie nicht mehr aufstehen und es wurde ihnen keine Hilfe zuteil. Und wir vernichteten zuvor auch das Volk Nuhs. Gewiss, sie waren ein Volk von Frevlern. Und den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir weiten ihn wahrlich noch aus. Über diesen Vers habt ihr bestimmt auch schon mal in den Büchern oder auch Websites gibt es mittlerweile, die über die Wunder, die wissenschaftlichen Wunder im Koran sprechen, habt ihr bestimmt auch schon über diesen Vers auch mal gelesen, inwiefern er genau das bestätigt, vorausgibt, was die Forschung jetzt erst nach langer, langer Zeit langsam erahnt, dass der Himmel, das Universum sich also in einem ständigen Ausweiten befindet, Wallahu alam. Und die Erde haben wir ausgebreitet, wie trefflich haben wir sie geebnet. Und von allem haben wir ein Paar erschaffen, auf das ihr bedenken möget. Wenn alles ein Paar hat, Mann und Frau, selbst bei Pflanzen gibt es männliche Pflanzen und weibliche Pflanzen, in allem gibt es ein Paar, warum hat dann das Diesseits kein Paar im Jenseits? So flüchtet nun zu Allah. Ja, wer die Größe Allahs erkennt und die Zeichen in seiner Schöpfung erkannt hat und daran Allahs Größe und Barmherzigkeit und Allmacht erkannt hat, da gibt es nur eine Reaktion, so flüchtet nun zu Allah. Gewiss, ich bin euch ein deutlicher Warner. Und setzt neben Allah keinen anderen Gott, gewiss, ich bin euch von ihm ein deutlicher Warner. So kam auch zu denjenigen, die vor ihnen waren, kein Gesandter, ohne dass sie gesagt hätten, ein Zauberer oder ein Besessener. Ja, das ist eine sehr alte Sache. Man ist nicht modern oder fortschrittlich, wenn man solch etwas über einen Gesandten sagt. Das haben die Menschen immer schon gemacht. Haben sie es denn einander eindringlich empfohlen? Also sie sprechen alle auf die gleiche Art und Weise, Generationen hindurch, durch verschiedene Zeitepochen hindurch, ist mehr oder weniger die gleiche Reaktion vorhanden, wenn jemand kommt und mit der Botschaft Allahs die Menschen warnen möchte, ein Zauberer oder ein Besessener. Haben die sich verabredet, solches zu sagen? Nein, vielmehr sind sie ein das Maß an Frevel überschreitendes Volk. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Das ist ihre eigentliche Gemeinsamkeit, obwohl sie in verschiedenen Zeitaltern leben. Nuh a.s. war ganz anderswo oder ganz an einem anderen Zeitpunkt als Musa a.s. Musa a.s. war an einem ganz anderen Zeit und Ort als das Volk von Ad oder Thamud. Aber nichtsdestotrotz haben alle mehr oder weniger gesagt, ein Zauberer, ein Besessener, ein Dichter, ein Lügner, a'udhu billah, und mit verschiedenen Verleumdungen die Botschaft der Gesandten abgelehnt. Ihre Gemeinsamkeit ist welche? Und wir müssen uns hüten vor dieser Eigenschaft. Sie sind ein das Maß an Frevel überschreitendes Volk. Die Grenzen übertreten, das Maß überschreiten, den Neigungen folgen. und im Folgen der Neigung keine Grenze, keine Prinzipien, keine Moral und schon gar keine Religion beachten. Das ist ihre Gemeinsamkeit. So kehre dich von ihnen ab, du bist hierin nicht zu tadeln. Und ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. Das heißt, man soll nicht auf die vielen schauen, die da nicht glauben wollen, ihren eigenen Neigungen folgen wollen. Die Ermahnung soll man trotzdem immer wieder äußern, denn sie nützt wem, auch wenn sie wenige sind, sie nützt den Gläubigen. Sie nützt den Gläubigen. Deswegen soll man den Koran ja auch immer wieder lesen. So ermahne, so erinnere, denn wahrlich, die Erinnerung, die Ermahnung nützt den Gläubigen. Wem sie nützen soll, wird sie schon nützen und man soll nicht darauf achten, wer sich alles dagegen verweigert, dagegen stellt, mit Verleumdungen reagiert. Darin ist man selber nicht zu tadeln. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Hier wird in einer Eier solch eine große Last von den Menschen, den Schultern der Menschen genommen, dass wir nach dem eigenen Sinn des Lebens suchen müssen. Das kann eine sehr qualvolle Suche sein. Die Sinnlosigkeit kann den Menschen krank machen. Das wissen wir sehr genau. Er muss sich dann betäuben, sei es mit Rauschmitteln oder mit Ablenkungstherapie, um sich dieser Leere nicht bewusst zu sein. Womit auch immer. Allah hat uns hier den Sinn unseres Lebens klar gemacht, dargelegt, damit darin kein Zweifel aufkommt. Wir sind hier für eine kurze Zeit und werden dann zu Allah zurückkehren, damit wir hier Allah dienen. Und zwar nur allein Allah dienen. Ja, nichts in unserem Körper ist sinnlos. Keine einzige Zelle ist einfach nur so da im Körper, sondern hat einen bestimmten Sinn. Kein Baum auf dieser Welt, keine Pflanze, kein Blatt ist sinnlos da. Alles hat eine Funktion, alles hat einen Sinn. Von Wasserkreislauf bis zur Bewegung der Sterne, alles hat einen bestimmten Platz, eine Ordnung und ein Anliegen. Es kann nicht sein, dass der Mensch allein ohne einen Sinn, ohne ein Ziel, ohne ein Anliegen auf diese Welt geschickt sein würde. Wenn jemand zum Beispiel in ein Krankenhaus kommt oder in irgendein Gebäude, wo bestimmte, in ein Amt oder ein ähnliches Gebäude, und er geht da von einem Flur zum nächsten, guckt mal in eine Tür rein und in die andere, und dann fragt ihn jemand, warum bist du hier? Woher kommst du und wohin möchtest du? Was ist dein Anliegen hier in diesem Gebäude? Und er sagt, gar nichts. Ich habe keinen Sinn, hier zu sein. Ja, dann wird man auch sagen, dann geh bitte wieder weg. Oder der hier kommt man hin, weil man etwas zu tun hat, weil man irgendwo hin will. Genauso auch draußen, jeden Menschen, den ihr seht, entweder er kommt gerade von irgendwo oder er geht gerade irgendwo hin. Selbst das Gehen hat einen Sinn. Man geht nicht einfach so rum, ohne einen Sinn oder Anliegen zu haben, dann das ganze Leben soll einfach nur eine Ansammlung von Aktivitäten sein, die letztlich kein Ergebnis haben sollen. Ja, und die Mehrheit der Menschen lebt sinnloses Leben und deswegen sind Sinnlosigkeiten auch so populär. Man siehe Fernsehen oder andere sinnlose Zeitvertreibungen, Freizeitbeschäftigungen, die keinem höheren Sinn, nicht der körperlichen Ertüchtigung, nicht dem Ausruhen im wahren Sinne von Ruhe finden dienen, sondern einfach nur wirklich dem Zeitvertreib dienen. Und warum macht der Mensch dann meistens doch nicht Ibadah? Weil er beschäftigt ist, seinen Unterhalt zu verdienen, sich zu versorgen, wenn er sich schon versorgt hat, dann noch mehr dazu zu verdienen. Allah sagt aber, ich will weder von ihnen irgendeine Versorgung, noch will ich, dass sie mir zu essen geben. Das möchte Allah nicht. Wir sollen für uns selber sorgen. Wir sollen nach der Gunst Allahs streben. Aber wir können Allah damit nicht beeindrucken, wie viel wir materiell angehäuft haben. Gewiss, Allah ist der Versorger, der Besitzer von Kraft und der Feste. Ja, also auch wenn wir zum Beispiel opfern bei der Hajj, dann geht das Fleisch nicht zu Allah, sondern unsere Frömmigkeit gelangt zu Allah. Und das ist, was Allah in uns auch sehen möchte. Frömmigkeit, seine Anbetung, Aufrichtigkeit, das ist, was Allah an uns sehen möchte. Und das auch nur für unseren eigenen Nutzen. Gewiss, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es einen vorgesehenen Anteil geben, wie der Anteil ihrer Gefährten. So sollen sie mich nicht um Beschleunigung der Strafe bitten. Die kommt nämlich schon, das, was sie verdienen, wird sie schon treffen. Sie sollen nicht noch so hochmütig und so ihren Unglauben auch noch so offen preisgeben, dass sie sagen, möge die Strafe doch kommen. So wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor ihrem Tag, der ihnen angedroht ist. Allah möge uns alle vor diesem Tag, vor dem Schrecken dieses Tages beschützen. Surah At-Tur, der Berg, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Wattur, wa kitabim mastur, fi raqim manshur, wal baytil ma'mur, was saqfil marfu' wal bahril masjur, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra fawailun yawma idhin lilmukadhibin. Allah beschütze uns. Bei dem Berg. In dieser Form wird ein Schwur geäußert. Also Allah schwört bei dem Berg. Dieser Berg ist der Berg Tur. Das ist der Berg, wo Musa a.s. das Prophetentum erhalten hat. Und bei einem Buch, das in Zeilen niedergeschrieben ist und auf ausgebreiteter Tierhaut. In alter Zeit pflegte man auch auf ausgebreiteter Tierhaut, die getrocknet natürlich war und bearbeitet war, darauf zu schreiben. Das heißt, Allah schwört bei einem Buch und auch die Tierhaut, auf der etwas niedergeschrieben wird. Und damit ist entweder die Tora gemeint oder ein anderes Buch, das von Allah herabgesandt wurde. Beides kann damit gemeint sein. Bei dem vielbesuchten Gotteshaus, das ist die Kaaba, bei dem erhöhten Dach, damit, Allahu alam, ist der Himmel wohl gemeint. In der Auslegung heißt es, das ist der Himmel. Und bei dem angefüllten Meer. Also bei all diesen Dingen wird also geschworen. Was wird beschworen? Was will Allah hier, dass wir ganz fest daran glauben, dass wir das als sicher empfinden? Nämlich, die Strafe deines Herrn wird gewiss hereinbrechen. Es gibt niemanden, der sie abwehren könnte. Wer nämlich all das kann, ein Buch herabsenden, einem Propheten das Prophetentum geben, ihn auf einem Berg rufen, den Himmel erhöhen kann, die Kaaba den Menschen schenken kann und dann solche Umstände schaffen kann, dass die Menschen wirklich immer wieder zu diesem Haus zurückkommen. All das ist eine Gnade von Allah, der das Meer erschaffen kann. Die Strafe deines Herrn wird gewiss hereinbrechen. Es gibt niemanden, der sie abwehren könnte. Am Tag, da der Himmel sich heftig hin und her bewegen und die Berge sich in der Tat bewegen werden. Wehe an jenem Tag den Leugnern der Botschaft, die in schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben, am Tag, da sie gewaltsam zum Feuer der Hölle gestoßen werden. Das ist das Feuer, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Und wie pflegten sie es für Lüge zu erklären? Wie heißt es in Ayah 12? In schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben. Ja, also sich auch noch darüber auslassen und belustigen und auch noch darüber andere erniedrigen, die daran glauben möchten. Und somit zeigt sich ihr Hochmut auch und dementsprechend werden sie auch bestraft. Und es wird zu ihnen gesagt werden, ist dies nun etwa Zauberei oder könnt ihr nicht sehen? Seid ihm ausgesetzt und ertragt es dann standhaft oder nicht? Gleich ist es in Bezug auf euch. Euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Schaut mal, in der Welt, in Dunya, ist Sabr, Geduld oder Standhaftigkeit, eine solche wertvolle Eigenschaft, die immer nützt. Im Koran heißt es sogar, dass den Geduldigen, den Standhaften, ihre Belohnung ohne Berechnung gegeben wird. Wenn man aber in dieser Welt keine Geduld hatte und sich nicht zurückhalten konnte und nicht standhaft sein wollte, weil es einfach zu schwer war, zu ungemütlich war, weil die eigenen Neigungen, der eigene Hochmut, was auch immer, einen daran gehalten haben, dann schaut mal, was heißt denn, wenn die Strafe dann erstmal hereinbricht am Tag der Auferstehung, jetzt ertragt es oder ertragt es nicht standhaft. Es ist gleich in Bezug auf euch. Also bestraft werdet ihr auf jeden Fall. Die Gottesfürchtigen aber werden in Gärten und Wonne sein. Sie lassen es sich wohl sein an dem, was ihnen ihr Herr gibt, und ihr Herr bewahrt sie vor der Strafe des Höllenbrandes. Esst und trinkt, als wohlbekömmlich für das, was ihr zu tun pflegtet. Indem ihr euch auf voreinander gereihten Liegen lehnt, und wir geben ihnen als Gattinnen Huris mit schönen, großen Augen. Das werden die Gefährtinnen der Paradiesbewohner sein. Und denjenigen, die glauben und denen ihre Nachkommenschaft im Glauben nachfolgt, lassen wir ihre Nachkommenschaft sich ihnen anschließen. Also diese Gesellschaft, dafür wird sogar gesorgt werden, obwohl es da schon friedlich ist, die Versorgung ist da, alles ist aufs Vorzüglichste vorbereitet, aber der Mensch braucht nun mal auch Gesellschaft und von allen Gesellschaften ist die der eigenen Verwandtschaft und von denen auch noch die eigenen Kinder eine ganz besondere und Allah gewährt einem das in seiner Allbarmherzigkeit. Und wir verringern ihnen gar nichts von ihren Werken. Jedermann ist an das, was er erworben hat, gebunden. Und jetzt ist die Frage, was haben wir uns so erworben? Denn das ist das, was wir mitnehmen werden. Daran sind wir gebunden. und wir versorgen sie reichlich mit Früchten und Fleisch von dem, was sie begehren. Sie greifen darin miteinander nach einem Becher, in dem nichts darin ist, was zu unbedachter Rede verleitet und zu keiner Versündigung. Und unter ihnen gehen Jünglinge umher, die zu ihnen gehören, als wären sie wohlverwahrte Perlen. Also man wird auch Bedienstete haben, das sind, in einer Auslegung heißt es, das sind also quasi die Ureinwohner vom Paradies, wenn ihr so möchtet, damit wir das ein bisschen verstehen, sage ich dieses Wort. Und die sind die eigenen Bediensteten, die sind immer da, und die freuen sich auch, dass sie einem zu Dienste stehen können. Ja, wie oft ist das in dieser Welt denn so, dass wenn man jemanden braucht, dass wirklich dann direkt jemand auch zur Hand ist oder jemand auch gerne bereit ist, jemandem zu helfen, geschweige denn zu Dienste zu stehen. Das sind nur wenigen Leuten ist das gewährt auf dieser Welt, aber im Paradies wird das jedem gewährt sein. Und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie sagen, gewiss, früher waren wir inmitten unserer Angehörigen besorgt. Also die Paradiesbewohner unterhalten sich und reden auch über die alten Zeiten, wie es in der Welt denn so gewesen war. Und was ihnen da so einfällt, ist unter anderem, dass wir pflegten, als wir in unseren Familien waren, auch besorgt zu sein. Das kann unter anderem heißen, dass wir auch in der Familie Taqwa, also Gottesfurcht, zu haben pflegten. Und die Familie ist ja ein Ort, wo man am relaxten ist, wo man sich ganz frei bewegt und frei fühlt und nicht mehr so aufgesetztes Benehmen vielleicht zeigen muss. Wer da also auch Taqwa hat und seine Familienangehörigen, seine Ehefrau oder für die Ehefrau auch den Ehemann und die Kinder und vielleicht die Bediensteten und die wirklich unter der eigenen Macht irgendwo stehen, wer diese gut behandelt, weil er Allah fürchtet, weil er den Tag der Auferstehung fürchtet, weil er auf die Belohnung Allahs hofft, der hat wahrlich dann Iman gezeigt. Da erwies Allah uns eine Wohltat und bewahrte uns vor der Strafe des Glutwindes. Gewiss, früher pflegten wir ihn anzurufen. Gewiss, er ist ja der Gütige und Barmherzige. Wir pflegten ihn anzurufen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Schaut mal, die Paradiesbewohner sagen, dass wir haben immer Dua gemacht. In allen Umständen. Oft ist ja so, dass man zum Beispiel ein Bittgebet gemacht hat. Oh Allah, bitte dieses Problem, löse mir das, hilf mir, mach das. Und vielleicht kommt nicht sofort die Antwort. Vielleicht will Allah prüfen. Vielleicht weiß Allah besser, dass diese Sache gut für dich ist. Vielleicht will Allah dir dieses Problem geben, um dich zu reinigen und dich dann im Jenseits mehr zu belohnen. Es gibt verschiedene Ansichten, verschiedene Analysemöglichkeiten. Aber man ist einfach nur enttäuscht. Shaitan macht natürlich auch sein Übriges. Man ist traurig, man ist dementsprechend vielleicht sogar ein bisschen verzweifelt, was eigentlich gar nicht passieren darf, überhaupt nicht passieren darf innerhalb des Glaubens. Und was macht man dann? Ich mache kein Dua mehr. Oder was macht man sonst? Nur wenn es einem sehr schlecht geht, macht man mal Dua. Aber sobald es dann wieder einem gut geht, lässt man die Dua. Was sagen diese Paradiesbewohner hier? Wir pflegten, Allah anzurufen. In allen Umständen. Dua niemals verlassen. Niemals die Dua aufgeben. Ob es in schlechten, in guten, in bisschen härteren und in bisschen besseren Zeiten ist, Allah anzurufen, ist die Aufgabe des Gläubigen. Gewiss, er ist ja der Gütige und Barmherzige, so ermahne nur, du bist ja durch die Gunst deines Herrn weder ein Wahrsager noch ein Besessener. Oder sagen sie etwa, ein Dichter, den wir die Unglücksfälle der Zeit abwarten, also wir warten nur darauf, dass das Unglück ihn trifft, dass wir den endlich los sind? Sag, wartet ab. Gewiss, ich gehöre mit euch zu denjenigen, die abwarten. Oder befiehlt ihnen etwa ihr Verstand dies? Oder sind sie vielmehr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten? Oder sagen sie etwa, er hat ihn sich selbst ausgedacht, also den Koran? Nein, vielmehr glauben sie nicht. Das ist eher die Wahrheit. Sie sind Menschen, die das Maß an Frevel überschreiten wollen. Sie sind Menschen, die nicht glauben und nicht, weil ihr Verstand sie davon überzeugt hätte, dass das nicht sein kann. So sollen sie doch eine Aussage gleicher Art herbeibringen, wenn sie wahrhaftig sind. Oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden? Oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Wie können sie aus dem Nichts erschaffen worden sein? Dass keine Logik dieser Welt kann das glauben. Wenn ihr in der Wüste unterwegs sein würdet und ihr würdet eine normale Armbanduhr sehen, noch nicht mal besondere teure Qualität, sondern einfach eine simple Armbanduhr, die man vielleicht für ein paar Euro bekommen kann, ihr würdet doch niemals sagen, dass die hier selber aus verschiedenen Materialien zusammengemischt worden ist und nun hier in der Wüste liegt, aus Zufall, sondern ihr würdet sagen, irgendjemand hat sie hier vergessen und bevor sie hier vergessen wurde, wurde sie von irgendjemandem hergestellt? Ja, sind sie aus dem Nichts erschaffen worden oder haben sie sich selber erschaffen? Beides ist nicht wahr, also bleibt nur eine andere, dritte Option und das ist, dass sie erschaffen worden sind. Und das nämlich von Allah, dem Schöpfer. Oder haben sie etwa die Himmel und die Erde erschaffen? Nein, vielmehr sind sie nicht überzeugt. Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern deines Herrn? Oder sind sie es, die die Oberherrschaft ausüben? Oder haben sie eine Leiter, mit der sie den Himmel abhören können? Dann soll doch ihr Abhörer eine deutliche Ermächtigung beibringen. Oder hat er für sich selbst die Töchter und habt ihr für euch selbst die Söhne bestimmt? Nach dem alten Glauben der Araber der Jahiliyyah, dass die Engel die Töchter Allahs wären und sie wurden dann als Gottheiten angebetet. Oder verlangst du etwa von ihnen einen Lohn, sodass sie mit Schulden belastet wären? Oder besitzen sie das Wissen über das Verborgene, so dass sie es aufschreiben können? Oder wollen sie eine List anwenden? Aber diejenigen, die ungläubig sind, sind es, die der List erliegen. Oder haben sie einen anderen Gott außer Allah? Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Und wenn sie ein Stück vom Himmel herabfallen sähen, würden sie sagen, aufgeschichtete Wolken. Also wenn das größte Wunder passieren würde, wer nicht glauben will, der wird auch dieses nicht akzeptieren. Lasse sie nur, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie wie vom Donnerschlag getroffen zusammenbrechen werden. Dem Tag, da ihre List ihnen nichts nützen und ihnen keine Hilfe zuteil werden wird. Gewiss, für diejenigen, die Unrecht tun, wird es eine Strafe außer dieser geben, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Sei standhaft gegenüber dem Urteil deines Herrn, also bis das Urteil deines Herrn wahr wird. Gewiss, du bist ja vor unseren Augen und lobpreise deinen Herrn, wenn du aufstehst und an einem Teil der Nacht, da preise ihn und beim Schwinden der Sterne. Lobpreise deinen Herrn, wenn du aufstehst, nämlich zum Gebet dich hinstellst, also aufstehst zum Gebet, von einer Zusammenkunft aufstehst. Was wurde uns gelehrt am Ende einer Zusammenkunft? Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, zu sagen. Nach dem Schlafen, wenn man aufsteht, morgens früh, wenn man sich zu irgendeiner Arbeit begibt, man sollte immer wieder Allahs Lob preisen. Und hier in diesem Kontext, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war sehr unterdrückt von den Feinden des Islam, von den Mekkanern. Sie verleumdeten ihn, sie bezichtigten ihn der Lüge. Besonders also, wenn der Mensch sich auch hilflos fühlt, unterdrückt wird, dann soll er Allahs gedenken und Allahs Vollkommenheit gedenken. Allah lobpreisen, er allein ist vollkommen. Ich bin schwach, ich kann mir nicht alleine helfen, Allah kann mir helfen. Und das immer wieder sagen, das immer wieder gedenken, Allahs Dank auch immer wieder äußern, dass egal wie schlecht es mir geht, trotzdem gibt es auch etwas für mich, wofür ich dankbar sein kann. Bei jeder Gelegenheit, beim Aufstehen, beim Hinlegen, für alles wurde uns ein Gedenken an Allah gelehrt, besonders also das Tasbih und Tahmid. Und wann, heißt es hier, soll man das besonders machen? In einem Teil von der Nacht, da preise ihn, und beim Schwinden der Sterne. Also der letzte Teil der Nacht und beim Schwinden der Sterne. Man sagt in der Auslegung, dass dies die Fajr-Zeit ist, bei dem das Leuchten der Sterne also schwächer wird. Das sind ganz besondere Zeiten für das Tasbih, für das Lobpreisen Allahs, unseres Schöpfers.